Andacht am 22.08.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten. Ich schaue gerade die Fragen in der Fragebox an. Heute ist Montag, deshalb haben wir ein Live mit Debbie. Reinhard deutet auf Daniel und sagt: Schaut sie nicht schön aus? Ich erkläre euch, warum sie nicht da ist. Ich habe heute früh ein Zeugnis bekommen. Bei vielen Zeugnissen ist es schwer, nicht dauernd zu weinen. Ich suche das Zeugnis, jetzt ist es weg. Ah, da ist es. Es kommt von einer Frau aus Sri Lanka. Ihr wisst bestimmt, dass Sri Lanka sich im Chaos befindet. Der Präsident und der Premierminister haben das Land verlassen. Das Land ist bankrott. Im Krankenhaus gibt es keine Medikamente oder sie sind viel zu teuer, denn die Dollars sind für die sri lankische Währung unbezahlbar. Ich lese das Zeugnis vor. Es ist von einer Frau, die Teil des Mentorings ist. Sie ist Sri Lankerin. Sie sagt: Ich möchte euch danken, dass ich Teil der Gemeinschaft ohne Grenzen sein darf. Das ist so wichtig für mich. Wenn ich die Wahrheit des vollbrachten Werks am Kreuz nicht kennen würde, hätte ich die Umstände, in denen ich mich befinde, nicht überlebt. Dieser Bankrott unseres Landes ist nicht unsere Schuld, sondern kommt von der Korruption der Regierenden. Im neuen Bund zu leben, hat mir so sehr geholfen, mein Herz zu behüten und im Übernatürlichen zu laufen. Ich gehe hinaus zu vielen Menschen, die an vielerlei Krankheiten leiden oder Todesangst haben. Die Krankenhäuser hier haben keine Medizin und wir haben keine Dollars in Reserve, um Medikamente zu kaufen. Wenn Medizin verfügbar ist, ist sie sehr teuer. In mir ist nun ein Herz, das Mitgefühl für die Bedürftigen hat, weil ich die Wahrheit des neuen Bundes begriffen habe und nicht mehr von Mangel kontrolliert werde. So viele Aspekte meines Lebens, die Ehe und wie ich mit meinen Kindern umgehe, haben sich verändert. Der tiefe Wunsch in meinem Herzen ist, mit vielen Menschen in meinem Land dieses Leben in Christus, das keine Begrenzungen hat, zu teilen. Ich möchte diese Frau so gern treffen. Das ist eine Person, die in einem total zerstörten Land lebt. Im Natürlichen gibt es keine Hoffnung, aber durch die geistliche Nahrung, die sie durch uns bekommen hat, lebt sie gut. Und sie möchte das mit allen Menschen in ihrer zerstörten Nation teilen. Ich möchte etwas für sie tun. Ich möchte ihr für immer freien Zugang zum Mentoring geben. Lasst uns Sri Lanka mit der Güte Gottes überfluten. Ich überlege, was wir tun können, um den Sri Lankern zu helfen. Wir werden im Team darüber reden und eine Lösung finden, ihr zu helfen. Leute, Gott zeigt uns Not nicht, damit wir sie sehen und beten. Wir sollen handeln. Da ist eine Not, lasst uns beten. Das ist religiös. Im vollbrachten Werk des Kreuzes brauchen wir nicht für andere zu fasten und zu beten. Wie helfen wir ihr dann? Ich werde einen Weg finden, ihr zu helfen. Debbie ist heute nicht da. Als ich morgens aufwachte, stellte ich fest, dass es ihr nicht so gut geht. Die 3 Tage in der IPS waren anstrengend. Sie hat nicht viel geschlafen und letzte Nacht war sie um 2 Uhr immer noch wach. Ich war früher ein Ehemann, der sehr gnadenlos war. Komm aus dem Bett, die Bibel mag Faulheit nicht. Das größte Wunder für mich ist, dass ich immer noch eine Frau habe. Ich sagte heute zu ihr: Süße, bleib im Bett und ruhe dich aus, ich mache das live allein. Sie ist genau da drüben, nicht weit weg von uns. Sie ruht sich noch ein bisschen aus und erholt sich. Hier sind ein paar Fragen direkt an Debbie, die beantworten wir nächste Woche. Wir gehen so gut wie möglich durch die Fragen und beantworten sie. Die erste Frage lautet: Kann unsere Gesinnung Gottes Pläne in unserem Leben verhindern? Reinhard antwortet: Sicher, sie kann alles verhindern und zerstören, denn unsere Einstellung formt unseren Charakter. Philipper 2 zeigt uns den wunderbaren Charakter, den wir haben sollen. Dieses Kapitel beschreibt die Gesinnung Jesu. Philipper 2 beschreibt 7 Stufen, die Jesus hinabstieg. Und es steht da, dass Gott ihn diese 7 Stufen auch wieder hinaufholte. Was sagt er, wie Jesu Gesinnung war? Er beschreibt Demut und Hingabe. Ihr müsst diese Gesinnung in eurem Leben haben. Wenn ihr euch nicht ganz Jesus Christus hingebt, werden die Pläne Gottes in eurem Leben nicht zustande kommen. Die dritte Einstellung, um Gottes Pläne ausführen zu können, ist, den Wunsch Gottes zu lieben, zu ersehnen und zu kennen. Hebräer 12 lehrt das und ich lehre das in einem meiner Bücher auch. Es geht nicht darum, dass der Vater im Himmel dich straft wie ein irdischer Vater. Es geht darum, dass du die Lehre und die Korrektur des himmlischen Vaters ersehnst. Es geht um ein belehrbares Herz. Ich lehrte meine IPS-Studenten: Gott hat kein Problem mit Unreife, sondern mit einem Herzen, das sich nicht belehren lässt. Es ist kein Problem, wenn du nicht alles kannst und weißt, aber mit einem unbelehrbaren Herz kann Gott nicht kommunizieren. Nächste Frage. Viele Leute wollen auf diese Frage eine Antwort. Sie lautet: Wie kann ich Gott in allem vertrauen? Das ist eine Entscheidung, richtig? Antwort von Reinhard: Ja, das stimmt. Aber es ist mehr als Gott, ich werde dir vertrauen. Es ist mehr als das. Wir müssen uns jeden Tag entscheiden, Gott von ganzem Herzen zu vertrauen. Es gibt viele Bibelstellen, die davon sprechen. Mein Lieblingsvers ist vielleicht Sprüche 16,3, aber auch Jeremia 17,5 fortfolgende und Psalm 37. Sagen es deutlich. Aber da ist etwas, was ich ansprechen möchte. Du kannst Gott nicht vertrauen, wenn du ihn nicht kennst. Wie sollst du jemandem vertrauen, den du nicht kennst? Du kannst nicht sagen: Reinhard vertraut Gott, also tue ich das auch. Das funktioniert nicht. Ihr, die ihr jetzt hier zuschaut, wenn ihr mich seht, seht ihr mein öffentliches Leben, nicht mein geheimes Leben. Aber mein öffentliches Leben muss mein geheimes Leben widerspiegeln. Ich sitze zu seinen Füßen und trachte nach Intimität mit ihm. Wenn du nicht in Intimität mit ihm lebst, wirst du ihm nicht vertrauen können. Daniel vertraut mir zu 100%. Ich weiß das. Wenn es zwischen uns ein Missverständnis gibt, ist das nicht schlimm. Es ist so einfach, mit Daniel zu arbeiten, denn wir vertrauen einander so sehr. Er ist wohl der Angestellte, mit dem es am einfachsten ist, zusammenzuarbeiten. Gott ist so gnädig mit uns. Warum können wir so arbeiten? Wir vertrauen einander hundertprozentig. Wir wissen, wie unglaublich gut Gott ist. Deshalb ermutige ich euch, Zeit mit Jesus zu verbringen und zu entdecken, wie gut er ist. Nächste Frage. Ich erwähne diese Frage hier. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Die Frage lautet: Die Tatsache, dass wir geistlichen Schutz durch eine andere Person brauchen, ist das nicht religiös? Antwort von Reinhard: Das ist nicht nur religiös, das ist falsch und gefährlich. Wirklich, es ist satanisch. Wer auch immer euch so etwas sagt, weist es aus euren Herzen zurück und lasst das nicht zu. Du kannst nicht mehr als einen Schutz haben. Und du bist mit Jesus in Gott geborgen. Wenn Jesus dein ganzer Schutz ist, brauchst du keinen anderen Schutz. Wenn dann ein Mensch dein Schutz sein soll, musst du den Schutz Jesu wegnehmen. Dann musst du dem Menschen mehr vertrauen als Jesus. So wirst du das vollbrachte Werk am Kreuz nie in voller Form erleben. Das ist vom Antichrist. Bitte bindet nicht Menschen an euch. Als ich vor 2,5 Jahren nach Sao Paulo kam, besuchten mich einige Pastoren und Geschäftsleute mit Geld in ihren Händen. Sie wollten mir monatlich eine Menge Geld zahlen, wenn ich bereit wäre, ihr geistlicher Schutz zu sein. Ich erlaubte ihnen keinen weiteren Besuch bei mir. Jesus ist unser kompletter Schutz. Hier sind einige Fragen an Debbie bezüglich Träumen. Wir machen in Sao Paulo einmal ein Seminar dazu. Nächste Frage. Viele Menschen fragen, das ist eine allgemeine Frage. Sie lautet: Früher fastete ich, um Dinge zu bekommen. Wenn ich jetzt faste, wie soll ich dann beten? Reinhard antwortet: Fasten war für viele Christen immer dazu da, um Dinge von Gott zu bekommen. So fasten viele Menschen. Diese Frau hat meine 19-teilige Serie über das Fasten und Beten angeschaut. Sie weiß nicht, was sie sagen soll, wenn sie fastet und betet. Es ging mir genauso, ich war vorher ein Gebetskämpfer. Als ich erkannte, dass ich nicht außerhalb von mir, sondern innerhalb von mir den Zugang zu Gott suchen sollte, war ich geschockt. Ich verbrachte immer etwa 2 Wochen damit, zu beten, um irgendetwas von Gott zu bekommen. Das ist wahr. Ich arbeitete in einer Holzfabrik. Während dieser Arbeit den ganzen Tag lang bat ich Gott, mir dies und jenes zu geben. 8 bis 10 Stunden lang betete ich darum. Damals war es ein Auto. Nach diesen 2 Wochen bekam ich das Auto. Es war ein sehr spezielles Auto, ein grüner VW Golf. Einige Missionare, die in Österreich waren und zurückgingen nach England, versuchten ihr Auto zu verkaufen. Ich bekam es. Ich war so religiös, dass ich dachte, ich hätte es von Gott bekommen. Ich bat die Missionare darum, mir das Auto billiger zu verkaufen. Und dann lieh ich mir das Geld aus und dann war ich begeistert. Gott hat mein Gebet erhört. Wir beten und beten, dann machen wir es selbst. Und dann denken wir, Gott habe es getan. Der Herr zeigte mir, dass das so, so, so falsch ist. Er zeigte mir auf, dass ich nicht zu bitten brauche. Ich bitte nicht mehr um Dinge. Was also tue ich in einer Fasten- und Gebetszeit? Ich verbringe viel Zeit damit, Gott zu loben und zu preisen. Außerdem bleibe ich lange Zeit in Stille, um zu meditieren. Ich lasse die Bibelstellen zu wunderbaren Bildern in meinem Herzen werden und beschäftige mich damit, wie wunderbar und gut Gott ist. Mein Gebetsleben ist nicht mehr zu bitten, sondern mich mit ihm tief im Herzen zu verbinden und ihn zu genießen. Das müsst ihr lernen. Es ist nicht einfach, aber das ist wahres Gebet. Nächste Frage. Kümmert sich Gott um die kleinen Dinge im Leben, zum Beispiel eine andere Arbeitsstelle? Reinhard antwortet: Nein, Gott ist kein Mikroorganisator deines Lebens. Das mag schockierend sein für viele, aber Gott interessiert sich nicht dafür, welchen Job du hast. Sucht es in der Bibel, ihr werdet es nicht finden. Wenn es Gott egal ist, ist es dann egal, wo ich arbeite? Ja. Was Gott viel mehr interessiert, ist dies. Repräsentierst du Jesus gut in dieser Arbeit? Das ist das Gleiche wie die Frage, wen du heiraten sollst. Es geht darum, wie du mit deinem Partner umgehst. Es geht nicht um den perfekten Partner von Gott, sondern darum, Jesus in dieser Ehe auszudrücken. Wir suchen nach der perfekten Arbeit und arbeiten nicht für Jesus, sondern nur, um Geld zu verdienen. Es mag sein, dass Gott möchte, dass du an einem bestimmten Ort bist oder eine bestimmte Arbeit hast. Dann wird er es dir aufzeigen. Seit langer Zeit entscheide ich einfach aufgrund von Weisheit. Die Weisheit Gottes ist in mir und ich habe gelernt, in dieser Weisheit zu entscheiden. Ich lebe gut so. Warum ich so lebe? Ich habe drei Söhne. Wenn Clayton dauernd hinter mir herliefe und fragte, was ich jetzt gerade von ihm möchte, ich müsste sagen: Sohn, du benimmst dich wie ein Baby. Bitte werde erwachsen, entscheide selbst. Wir sind so gewohnt, das Leben anderer zu kontrollieren und zu manipulieren, dass wir denken, Gott macht das genauso. Doch Gott interessiert sich nicht für das Wo, sondern für das Wie. Wenn Gott zu mir sagt, geh nach Afrika, dann packe ich meine Sachen und gehe. Gott sagte zu mir, geh nach Brasilien. Ich ging. Wo ich wohne, entschied ich selbst. Leute, das müssen wir wirklich lernen. Mein weiser Sohn Matthäus kam gerade herein. Jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, wie ich die Fragen beantworte, denn er ist wirklich sehr weise. Die nächste Frage. Viele Menschen fragen das. Und zwar, ist es in Ordnung, nicht in einen Tempel zu gehen? Antwort von Reinhard. Das ist eine ernste und wichtige Frage und sie muss weise beantwortet werden. Jeder, der sagt, ja, es ist falsch, in eine Kirche zu gehen, der muss das begründen. Zum Beispiel ist es im Iran gefährlich, eine Kirche aufzusuchen, weil man deswegen getötet werden könnte. Für Leute, die in anderen Ländern leben, wo es gefährlich ist, eine Kirche aufzusuchen, ist es vielleicht falsch. Das wurde in den vielen Jahrhunderten der Kirchengeschichte reichlich bewiesen. Aber ist es falsch, in ein Kirchengebäude zu gehen? Nein, es kommt allein darauf an, wie du deinen Glauben ausdrückst. Wenn du nur einmal in der Woche in die Kirche gehst und sonst merkt man nicht, dass du Christ bist, ist das falsch. Wenn du in ein Kirchengebäude gehst und dein ganzes Leben drückt das Leben Jesu aus, ist das kein Problem. Wir haben gelernt, eins mit dem anderen zu ersetzen. Doch das geht nicht. Wenn du Kirche bist und Jesu Leben ausdrückst, ist das gut. Nächste Frage. Wie kann ich mit meinem Ehemann ins Gespräch kommen, um unsere Ehe zu verbessern, wenn er das nicht will? Reinhard antwortet: Das kannst du nicht. Du kannst einen Mann nicht dazu bringen, mit dir zu reden, wenn er nicht will. Hör auf, dich um deinen Mann zu sorgen, der nicht will. Die Ehe ist ein Bild für die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Danke, Jesus, für deine schlechte Ehe. Warum? Weil auf diese Weise du verändert werden kannst, wie sonst niemand. Gerade Schwierigkeiten können uns immer mehr in Jesu Abbild verändern. Wie kann ich eine Frau sein, die Jesus in unserer Ehe ausdrückt? Liebe wie Jesus. Wenn du in Jesu Liebe lebst, wird er falsche Einstellungen durch seine Gesinnung ersetzen. Jesus ist sicher nicht glücklich über deine Situation, aber wenn Gott nicht kontrolliert und manipuliert, warum solltest du deinen Mann kontrollieren oder manipulieren? Matthäus, komm, setz dich zwischen uns. Du darfst den Platz von Debbie einnehmen. Du darfst auch die nächste Frage beantworten. Die nächste Frage lautet: Wenn wir sterben, schlafen wir dann? Was fühlen wir? Nichts? Antwort von Matthäus: Wir schlafen nicht, wenn wir sterben. Das ist ein Irrtum. Durch die Stelle, wo Paulus das an die Thessalonicher schreibt, in seinem ersten Brief in Kapitel 4. Paulus betrachtet nur die ewige Trennung von Gott als Tod. Er nimmt damit die Worte aus dem Johannesevangelium auf, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird nicht sterben. Tod ist nur Tod, wenn das ein endgültiger Zustand der Gottesferne ist. Wenn man ein Wort sucht für Menschen, die biologisch gestorben sind, die also nicht mehr sichtbar auf dieser Erde weilen, ist das der Begriff entschlafen, wie Paulus sie beschreibt. Denn die Person liegt da, hat die Augen geschlossen, sie schaut aus wie schlafend. Deshalb sagt er, Menschen, die biologisch tot sind, schlafen. Und in der geistlichen Welt gibt es immer noch Gefühle und Empfindungen, Bewusstsein und Gewissen. Reinhard sagt, wenn man schläft, hat man auch Gefühle und Erlebnisse. Matthäus sagt, es gibt noch zwei Stellen, in denen der Tod beschrieben wird als ein Zustand ohne Gefühle. Das ist im Prediger und in Hiob. Doch das ist die natürliche Perspektive von Hiob bzw. Salomo, die in diesem Moment depressiv waren und ihre persönliche Vorstellung vom Tod darlegten. Reinhard ergänzt, diese Idee, dass man nach dem Tod nichts mehr fühlt, kommt von einer Frau. Ich sage ehrlich meine Meinung. Die Frau heißt Ellen White und sie gehört zu den Sieben-Tages-Adventisten. Ich betrachte diese Kirche als Sekte. Eigentlich ist es ein Kult. Ich habe mich viel mit Kult befasst. Deshalb wage ich zu sagen, dass das für mich ein Kult ist. Ich glaube, dass es in dieser Kirche wahre Christen gibt, wie es auch in der katholischen Kirche, die nicht wirklich eine Kirche ist, wahre Christen gibt. Sie machen nicht Jesus zur einzigen Quelle ihrer Erlösung. Deshalb können sie keine Kirche sein. Die nächste Frage ist, können Christen Freimaurer sein? Antwort von Reinhard. Die Bibel spricht nicht davon, aber Davys Onkel war ein Freimaurer des höchsten Grades, die es gibt. Ich glaube nicht, dass Christen Freimaurer sein können, ebenso wie sie nicht Satanisten sein können. Es gibt Freimaurer, Grade und spezielle Lehren. Aber wenn man studiert, was Freimaurerei ist, wenn man die Werte anschaut, das ist nicht vereinbar mit dem wahren Christentum. Matthäus, lies die nächste Frage und beantworte sie. Sie lautet: Reinhard, kannst du mehr über die Doktrin der Hölle erklären? Das wird vielen helfen. Reinhard sagt: Das muss Matthäus beantworten. Ich mag solche Fragen nicht beantworten. Matthäus sagt, wir müssen aufhören, Jesu Aussagen zu einer Doktrin zu machen. Reinhard antwortet, vielen Dank. Matthäus sagt, ich sehne mich danach, dass wir nicht mehr in Doktrinen denken. Die Hölle ist keine Doktrin, es ist keine neue Lehre. Jesus war sehr deutlich zu seinen Jüngern, als er über die Hölle sprach. Er war davor von einer Meute von Pharisäern und Schriftgelehrten verfolgt und mit Fragen bombardiert worden. Und er warnte seine Jünger: Habt keine Angst vor Menschen, die euren Leib zerstören können, sondern hütet euch vor denen, die eure Seelen davon abhalten können, in den Himmel zu kommen. Er sagt: Wenn Menschen eure Meister sind, bekommt ihr Probleme. Wenn ihr Gott nur dienen könnt, weil ihr Menschen fürchtet, ist das falsch? Die Hölle ist keine Doktrin, sondern eine Wahrheit, von der Jesus spricht. Das ist die Motivation für uns, nicht den Sinn für die Realität der geistlichen Welt zu verlieren. Wir brauchen die Hölle nicht zu rationalisieren. Sie ist eine Realität für die Menschen, die die Errettung zurückweisen. Doch es gibt keine Hölle, weil wir Fehler vor Gott begangen haben. Hölle, wenn wir sein Opfer zurückweisen oder verleugnen. Reinhard sagt: Leute, das ist eine wichtige Lehre. Jemand gab mir ein Buch, das ich unbedingt lesen sollte. Ich schätze diese Person sehr, deshalb nahm ich das Buch. Es ist ein Buch von Robert Bell. Er war ein gut bekannter Pastor in Amerika und hatte eine große Gemeinde. Er begann, diese Doktrin zu lehren, dass die Hölle nicht real ist. Der Mann ist hochintelligent und sehr charismatisch. Sein Buch ist schlau geschrieben. Nun hat er keine Gemeinde mehr. Er ist in ziemlich verrückte Denkweisen abgedriftet. Er lehrt nach wie vor, dass es keine Hölle gibt. Deshalb sind die Worte von Matthäus so wichtig. Gott schickt keinen Menschen in die Hölle. Es gehen lediglich diejenigen dorthin, die das Opfer Jesu ablehnen. Gott wird niemanden in die Hölle schicken. Jesus hat Leben gegeben. Wir müssen Jesus und Jesus und immer neu Jesus predigen. Keine verrückten Doktrinen. Gott sagt, wer mich, das einzig wahre Leben, zurückweist, geht freiwillig in die Hölle. Dafür brauchen wir keine seltsamen Lehren und Theologien. Paulus warnt davor, irgendwelchen seltsamen Lehren zu folgen. Er sagt, er kenne nur Jesus Christus, den Gekreuzigten. Nächste Frage. Kann ich getauft werden, wenn ich in Unzucht lebe? Antwort von Reinhard. Ich habe Mitgefühl für dich, aber du stellst die falsche Frage. Du musst vielmehr fragen, was auf Erden ist los, dass ich ein Christ bin und immer noch in Unzucht lebe? Petrus antwortet auf die Frage, was die Leute tun sollen, tut Buße und lasst euch taufen. Die Taufe bringt dich nicht in den Himmel, das geschieht, wenn du bereut hast. Ich habe mir deinen Instagram-Account angeschaut und vermute, dass du als eine Familie lebst, aber nicht verheiratet bist. Das ist Unzucht. Meine Vermutung mag falsch sein, aber es sieht für mich so aus. Mein Rat ist, als Vater von Kindern heirate einfach, dann lass dich taufen und lebe als guter Christ. Aber zuallererst löse dein Unzuchtproblem. Nächste Frage. Warum nicht? Die Frage lautet, wie können wir mit schwierigen Menschen umgehen? Es gibt Menschen, die autoritär sind, welche, die eine Opfermentalität haben und solche, die immer widersprechen müssen. Matthäus, wie machst du das? Alle lachen. Matthäus antwortet, das Erste ist, dass man schwierige Menschen nicht über einen Kamm scheren kann. Überlegt, wie unterschiedlich wir sind. Wie wollen wir schwierige Menschen abgrenzen? Selbst einzelne Aspekte einer Persönlichkeit können wir nicht trennen. Zweitens gibt es eine einzige Grundlage für mein Verhalten. Ich sterbe mir selbst. Wenn du Schwierigkeiten mit jemandem hast, ist das Erste, was du tun musst, gib dem Herrn hin, was in deinem Fleisch ist. Stirb dir selbst, dann hast du Leben in Christus. Aus diesem Leben heraus kannst du lernen, mit solchen Menschen umzugehen. Ich muss zuerst sterben, dann erlaube ich Christus, durch mich zu handeln. Deshalb meine Antwort für den Umgang mit schwierigen Menschen: Stirb dir selbst. Reinhard sagt, ich habe nichts hinzuzufügen. Eine letzte Frage. Sie lautet, wie kann man ausdauernd auf dem Glaubensweg bleiben? Reinhard antwortet, schaut, die Bibel warnt uns davor, aufzugeben und nicht dran zu bleiben. Wir finden diesen Satz mehrmals. Wer bis zum Ende ausharrt, wird gerettet werden. Schaut, ich gehe seit über 50 Jahren mit Jesus. 41 Jahre stehe ich im Dienst. Es gibt eine Regel, die jeder Christ beachten muss. Erstens, pflege deine Beziehung zu Jesus. Ohne Beziehung zu Jesus kannst du nicht dranbleiben. In Hebräer 12,1 lesen wir, lasst uns alle Sünde ablegen und mit Ausdauer den vor uns liegenden Wettlauf laufen. Sagt er, schaut auf euch selbst, betrachtet eure Muskeln und trainiert? Nein. Es ist das Schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der so viel durchlitt, weil er das Ziel kannte. Wie hat Jesus durchgehalten? Er schaute durch die Ewigkeit in die Zukunft und sah Matthäus und Daniel. Er sagte, die Freude, diese Männer als meine Söhne zu haben, lässt mich durchhalten in diesen Schmerzen. Ich muss also wegschauen von mir. Wenn ich in einer schwierigen Situation bin, kann ich mit meinem Vertrauen auf Jesus weitergehen. Da ist es egal, wie verwirrt ich bin, ich sage einfach, weil du mich wolltest, Jesus, gehe ich weiter. Mit dir werde ich durchkommen, denn du möchtest, dass ich meinen Lohn erhalte. So halte ich durch. Matthäus, möchtest du etwas ergänzen? Matthäus sagt, ich glaube, dass Ausdauer im christlichen Leben mit Ewigkeit zu tun hat. Wir sind so viel mit irdischen Dingen beschäftigt, dass unser Herz in schwierigen Situationen nicht durchhalten will. Deshalb müssen wir unseren Fokus auf Jesus und auf die Ewigkeit richten. Sonst gelingt es uns nicht durchzuhalten. Das ist der einzige Weg, der Sinn macht. Die Menschen haben die Tendenz, ihre Probleme noch größer zu machen. Dann schauen sie nur noch auf die Probleme. Aber wenn wir darauf schauen, dass wir eine ewige Zukunft haben, können wir durch alles hier auf Erden gehen, weil ich mich vor ihm als der treue und gute Knecht darstellen will. Reinhard ergänzt. Und Leute, ich werde jetzt sehr streng sein, streng in dem, was ich nun teile. Ich werde nicht aufhören, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Alle reden über Gott. Gott, Gott, aber wenn wir Jesus nicht sehen, wird es nicht geschehen. Verbindet euch mit dem Schöpfer. Das geht nicht. Wer in Kontakt zum Schöpfer tritt, ist sofort tot. Wie kann ein menschliches Wesen sich mit einem perfekten, heiligen Gott verbinden? Dieser Mensch ist sofort tot. Wir müssen aufhören, uns außerhalb von Jesus mit Gott zu verbinden. Deshalb müssen wir immer auf Jesus schauen. Mache ihn zu deinem Herrn und es wird einfach sein, dran zu bleiben. Solange Atem in meinen Lungen ist, werde ich das predigen. Dann wirst du dranbleiben mit deinem wunderbaren Jesus. Und kurze, momentane Schwierigkeiten werden dir nicht mehr schwerfallen, weil sie nicht vergleichbar sind mit der zukünftigen Herrlichkeit. Römer 8,18. Stimmt ihr beiden mir zu? Ja. Warum wollt ihr auf das Leiden schauen? Schaut auf Jesus, er liebt euch so sehr. Liebt ihn auch. Matthäus, danke, dass du ins Studio gekommen bist. Ihr kennt Matthäus, er ist einer meiner Söhne, der mein Leben so bereichert hat. Ich vertraue ihm von ganzem Herzen, er hat die Gabe, Dinge von Gott einfach zu lehren. Ich fühle das, wie Paulus es ausdrückte: Mein wahrer Sohn in Christus. Ich möchte, dass Gott ihn benutzt, wie er es will. Er soll alles erfüllen, was Gott möchte. Also auch das Buch, das er schreibt. Daniel, danke, ich bin dir immer dankbar. Danke fürs Zuhören.